Erster Gott gab Jesus Christus eine Nachricht. Jesus zeigt seinen Dienern, was bald passiert. Er schickte einen Engel zu Johannes. Zweiter Johannes sagt die Wahrheit über Gottes Wort. Er schreibt alles auf, was er gesehen hat. Dritter, wer diese Worte liest, ist glücklich. Auch wer sie hört und tut, ist glücklich. Die Zeit ist nah. Vierter Johannes schreibt an 7 Gemeinden in Asien. Gott schenkt euch seine Liebe und Frieden. Er ist da, er war da und er kommt. Fünfter Jesus Christus ist der treue Zeuge. Er ist der Erste, der wieder lebt. Er liebt uns und macht uns frei von Sünden. Sechster, er macht uns zu Dienern für Gott. Ihm gehört alle Ehre und Macht für immer. Amen. Siebter, er kommt in den Wolken. Alle Menschen werden ihn sehen. Alle Völker auf der Erde werden weinen. Achter, Gott sagt, ich bin der Anfang und das Ende. Ich bin der Herr über alles. Neunter, ich bin Johannes, euer Bruder. Ich war auf der Insel Patmos. Dort war ich wegen Gottes Wort. Zehnter, am Tag des Herrn war Gottes Geist bei mir. Ich hörte eine laute Stimme hinter mir. Elfter, die Stimme sagte, schreib alles in ein Buch. Schick es an die 7 Gemeinden, Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodikea. Zwölfter, ich drehte mich um. Ich wollte die Stimme sehen. Da sah ich 7 goldene Leuchter. Dreizehnter, zwischen den Leuchtern stand jemand. Er sah aus wie ein Mensch. Er trug einen langen Mantel und einen goldenen Gürtel. Vierzehnter, seine Haare waren weiß wie Wolle oder Schnee. Seine Augen leuchteten wie Feuer. Fünfzehnter, seine Füße glänzten wie heißes Metall. Seine Stimme war laut wie das Meer. Sechzehnter, in seiner rechten Hand hielt er 7 Sterne. Sein Gesicht leuchtete hell wie die Sonne. Siebzehnter, ich sah ihn und fiel vor seine Füße. Er legte seine rechte Hand auf mich. Er sagte, hab keine Angst. Achtzehnter, ich lebe für immer. Ich war tot, aber jetzt bin ich lebendig. Ich habe die Macht über den Tod. Neunzehnter, schreib auf, was du siehst. Schreib über die Gegenwart und die Zukunft. Zwanzigster, die 7 Sterne sind die Engel der Gemeinden. Die 7 Leuchter sind die 7 Gemeinden.